Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 214, an Goethe, Jena, den 5. Oktober 1796. Möchten Sie glücklich angelangt sein und alles bei sich wohl gefunden haben? Endlich habe ich 1.500 Titel Kupfer erhalten, wovon ich hier vor der Hand 200 sende. So viel Exemplare, denk ich, soll der Buchbinder auf den Freitagnachmittag fertig kriegen, welche mir dann durch einen Expressen zu senden bitte. Die Musiknoten sind nicht gekommen, diese können also nicht mehr mit versendet werden. Ich sende hier auch 150 Titelblätter, weil eine der drei Sendungen an den Buchbinder unmittelbar aus Ihrem Hause erfolgt ist, so vermute ich, dass auch schon eine Quantität Titelbogen mit nach Weimar abgegangen sein wird. Sollte dies nicht sein, so bitte ich, mich davon zu benachrichtigen. Humboldt schreibt mir, dass man in Berlin über ihre Idylle davon aus Karlsbad und Teplitz Exemplare dahin gekommen, ganz entzückt sei. Leben Sie recht wohl, hier ist alles wohl und grüßt Sie aufs Schönste. Sollte der Buchbinder Freitag gegen 3 oder 4 weniger als 100 Exemplare fertig kriegen, so ist es unnötig, einen Expressen zu senden, und das Botenmädchen kann alsdann sonnabends alles, was fertig ist, mitbringen. SCH